Ich warte ja, dass es losgeht. Ja, herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 165. Heute in einer wunderbaren vorweihnachtlichen Männerrunde. Außer mir dabei der Marvin. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Und der mit dem anderen Bart, der Dennis. Hi. Was ist das, ein anderer Bart? Mir ist gerade nichts Dümmeres eingefallen. Ich Überleitungen keine, sind heute nicht meine Stärke. Gar nicht, dass ihr euch so gut kennt. Na gut, aber jetzt gleich zum ernsten Thema. Ja. Genau, ernst besonders für diese Borussia da aus Dortmund, die wir erfolgreich am Wochenende auf den Abstiegsplatz festgehalten haben. Abgefertigt haben wir so. Zack, zack, zack. Wie wir natürlich vorausgesagt haben, alle miteinander. Ja, hat die Eintracht den Dortmunder gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich glaube, der Einzige, der auf diesen. Ja, richtig getippt, glaube ich. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, der Einzige, der auf diesen Hammer getippt hat, war Dennis. Ja, mit rosa-roter Brille. Sie hat sich wieder bewahrheitet. Na, der Titel hat ja gepasst. Schickt uns mehr Borussia. Sie ist ja sogar noch rosa-roter geworden. Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, vielen Dank, Wiedwald. Super, also ein geniales Spiel. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen gehabt. Ist er eine mögliche Nummer 1 auch für uns? Mit der Leistung und wenn er weiterhin so ein Steigerungspotenzial da hat, würde ich sogar sagen, warum nicht? Ja, das ist halt genau der Punkt. Ne? Ich glaube, er hat bestimmt unseren Podcast gehört, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen und hat sich da aufgrund der kleinen Kritik, die wir an ihm geäußert haben, wahrscheinlich irgendwie herausgefordert gefühlt und hat gemeint, okay, jetzt gegen die Borussia, da kann man mal ein bisschen auftrumpfen und zeige ich euch mal, wie der Dachs hier eigentlich läuft. Wiedwald war hat eine herausragende Partie gemacht. Ich glaube, da gibt es gar keine zwei Meinungen darüber. Unglaublich viele, auch sehr schwierige Szenen zum Teil entschärft, Souveränität an den Tag gelegt. Das wünsche ich mir und dann noch bei so einem relativ großen Spiel gegen den BVB. Das ist eine Hausnummer. Man muss sagen, diesmal nicht nur eine solide Leistung, sondern gerade die Szene ist mir noch im Kopf. Adrian Ramos läuft auf ihn zu. Der Ball kommt nicht unten irgendwo, dass er einfach nur halb hoch, sondern relativ hoch. Und er bleibt so lange stehen, pariert dieses Teil. Ich glaube, es war so 52. Minute. Einfach nur ein Hammer. Also das hat dann schon Prädikat Weltklasse verdient, zumindest an dem Spieltag. Man muss natürlich gucken, wie die Leistung jetzt weiter ist. Hoffen wir, dass er an die Leistung auch nächstes Spiel anknüpfen kann. Und dann ist doch perfekt. Ja, auf jeden Fall. Also du hast halt aber auch wirklich gemerkt, er war von den ersten Minuten an richtig im Spiel drin. Er hat ja wirklich gleich viel zu tun bekommen. Auch in der siebten Minute, glaube ich, war eine Aktion da. Die hätten schon zum 1-1 dann führen können. Das hat er gut gelöst. Also das war eine richtig grandiose Leistung. Und er hat ja schon leise Ansprüche jetzt auf den Stammplatz, sage ich mal, erhoben. Ja, das wird die Zeit wird es zeigen. Aber mit so einer Leistung kann man natürlich auch mit Selbstbewusstsein in die nächsten Spiele gehen. Ne? Ja. Ja, klar. Also mit dem, was er gezeigt hat, ist er für mich auf jeden Fall jemanden, den man als dauerhaften Torhüter da in Betracht ziehen sollte. Die Frage ist halt ja eher, wie konsistent ist halt diese Leistung? Ja, war es jetzt mal das die Motivation gegen einen Gegner wie Dortmund oder ist es halt etwas, was er jetzt halt über längere Zeit abrufen kann? Das wird sich ja dann jetzt in den nächsten Spielen dann durchaus auch zeigen. Ja? Das stimmt. Trapp steigt zwar jetzt ins Training wieder ein, aber der wird ja auch eine ganze Zeit lang jetzt nach wie vor noch brauchen, bis er wieder da ist. Und ich vermute mal, dass er auch nicht bei dem ersten Spiel der Rückrunde wieder komplett bei 100% sein muss. Und der muss sich da schon an den Leistungen von einem Wiedwald messen. Das ist natürlich genau der Punkt, denn du hast ja jetzt eigentlich eine Situation, die kann man bei der Eintracht eigentlich nur als relative Luxussituation beschreiben. Denn du hast einen Wiedwald, der sich jetzt auch nochmal auf ein neues Niveau gebracht hat und hast einen Trapp, von dessen Qualität du einfach auch weißt, dass die eigentlich schon internationales Format haben. Und das heißt, du hast jetzt zwei richtig gute Torhüter. Einen, wie gesagt, den ich noch einen Tick weiter mit dem Trapp sehe, ganz klar. Aber du hast zwei gute Torhüter, die jetzt um eine Position kämpfen und du hast folglich um so eine wichtige Position zwei solche Hochkaräter. Das fehlt uns sonst in den restlichen Teilen der Mannschaft, muss man mal sagen. Also da sind wir weit über Durchschnitt besetzt und diesen Luxus, den müssen wir jetzt auch mal voll ausspielen. Da ist es jetzt auch nicht ganz so dramatisch, dass jetzt wahrscheinlich ein Hildebrand in der Winterpause vielleicht den Verein Richtung USA verlassen wird. Das lässt sich dann auch verschmerzen. Aber du hast jetzt gegenwärtig, Stand heute, nach den zuletzt gezeigten Leistungen, wirklich zwei Tormänner hinten drin, wo du sagen kannst, da brauchen wir nicht Angst und Bange werden. Das sehe ich ja genauso wie du, Marvin. Du hast es gerade schon angesprochen. International muss er sich natürlich theoretisch noch beweisen. Ein Trapp hat keine schlechten Spiele in der Europa League gezeigt. Ist natürlich auch nochmal ein Pluspunkt für einen Trapp, aber mit dem Niveau gestern. Man kennt natürlich momentan auch Dortmund. Dortmund Ineffizienz pur. Das ist dann typisch, dass die Bälle eventuell auch nicht ganz so in den Winkel knallen, da sie unhaltbar sind. Aber das macht ja einen guten Torwart aus. Ein Torwart muss... wenn er natürlich unhaltbare Bälle hält, ist er natürlich der absolute Superstar, aber er muss die in seine Nähe irgendwie kommen, gut parieren und das hat er definitiv gut gezeigt. Genau, aber es war ja nicht nur so, dass die Defensive beziehungsweise Wittwald einen guten Tag hatte, es gab ja auch durchaus den einen oder anderen in der Offensive, der sich gedacht hatte, ach, mach ich doch mal wieder ein Törchen. Und zwar in der fünften Minute gleich der Alex Meyer. Der hat gleich der Eintracht den Weg geebnet zu einem erfolgreichen Sonntag. Ging schon gut los eigentlich. Ging super los. Muss ich überlegen, ich glaube, die Situation ist entstanden, Fehlpass von Großkreuz und dann dieser Sonntagsschuss von oder Sonntagsflanke oder wie auch immer Pass von Russ. Ich will ja jetzt nichts unterstellen, dass das nicht unbedingt hundertprozentig so beabsichtigt war. Wenn es so war, vielen Dank, Marco Russ. Wenn es nicht so war, super Glück gehabt, aber der Ball ging natürlich direkt in den Lauf, war super. Also, und ein eiskalter Alex Meyer verwandelt die Dinger halt auch. So muss es sein. Ja, einer, der halt auch wirklich wieder ganz gut in Form ist. Ne? Also der sich wahrscheinlich jetzt auch wieder zurückgefunden hat nach den anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn der Saison, jetzt auch vielleicht besser in Form gekommen ist. Und aber auch, wie du das gesagt hast, Marco Russ, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wo soll er denn den Ball hingeschossen haben wollen, ja, wenn es nicht Absicht war. Also ich denke schon, dass es natürlich... auch ein bisschen ein Fünkchen Glück dabei war, dass alles so gut gelaufen ist, dass diese Freiräume dann de facto so entstanden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einfach gesagt hat, ich hau den jetzt mal blind zum Gegner. Ja? Also da war schon ein bisschen Absicht, war auf jeden Fall dabei. Und dann, wie es dann halt war, war es traumhaft. Marco Russ hat ja für mich auch sonst ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Er beweist aufs andere Mal, dass er ein sicherer, ja, einer der, ich will nicht sagen, schon der Säulen, das sage ich in der letzten Zeit viel zu oft, aber wirklich einer der Knackpunkte bei der Eintracht ist, wenn es mal gut läuft. Und also der Pass in die Spitze war natürlich grandios, aber auch toll gemacht von Meyer, der dann eiskalt sich das Ding auch nicht nehmen lässt und auch nicht ohne Grund jetzt an der Tabellenspitze der Torschützenliste steht. Das ist ja auch mal was. Wie viel hat er jetzt? 7 Stück? Kann das 8 sein? 8, glaube ich. 8 sogar schon, Wahnsinn. Ich glaube 8, ja. Ich bin jetzt, also ich würde die Hand nicht ins Feuer legen, aber es waren schon relativ viele. Ich meine, die Eintracht hat ja in dieser Saison wirklich noch, also auch nicht wenig Tore schon geschossen. Ja, aber das ist schon eine Hausnummer. Ja, 8 Tore waren es. Ja, Wahnsinn. Super. Ja, auf jeden Fall. Und dann hab ich dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, der andere hat schon weiter versucht, nach vorne zu spielen. Es gab noch einige weitere Möglichkeiten auch. Ein Meyer hat noch eine gute Chance gehabt. Also irgendwann in der zweiten war es, glaube ich, auch ein Kopfball. Den hätten wir, glaube ich, einnetzen müssen. Aber auch schon in der ersten Halbzeit waren noch ein paar Dinger dabei. Auch ein eigener. Man muss ja sagen, dass Dortmund der Eintracht ja wirklich die Chancen auch auf dem Silbertablett teilweise serviert hat. Also was mich an dem Tag durchaus schockiert hat, war die Leistung der Abwehr der Dortmunder. Ja. Also abgesehen davon, dass ein Weidenfeller für mich auch gewisse Abstimmungsprobleme mit seinen Vorderleuten hatte, fand ich auch, dass ein Ginter gegenwärtig... Ja, auch so Subotic ist die ganze Zeit eigentlich seit Beginn der Saison oder vielleicht teilweise schon seit Ende der letzten wirklich nicht mehr dieses Niveau hat, was er mal vor 2 Jahren vorweisen konnte. Und Ginter ist mittlerweile ein Spieler, der natürlich über Unmengen an Potenzial verfügt, auch nicht umsonst Nationalspieler, aber in diesem Konstrukt Borussia Dortmund noch nicht so einwandfrei funktioniert. Und dann gibt's halt diese Möglichkeiten. Umso besser, dass die Eintracht halt auch in gewissen Situationen auch, ich will nicht sagen eiskalt, aber doch kühl und sicher abgeschlossen hat. Und wir hätten eigentlich wirklich noch mehr Tore schießen können. Blöd, dass wir es nicht so vor der zweiten Halbzeit gemacht haben, denn so kamen wir zu Beginn, vor Ende der ersten Halbzeit, weil so kamen wir dann nämlich ein bisschen zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Schwimmen. Da hast du völlig recht. Es hätte natürlich auch schon blöd laufen können, hätte der Peter Gagelmann auf einen Elfmeter, Handelfmeter entschieden. Ich habe die Szenen leider jetzt nicht mehr gesehen von Marco Russ. War so Ende, so Mitte erster Halbzeit, 26. Minute oder sowas muss das gewesen sein. Oder ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau. War aber zumindest aus dem Block heraus nicht zu erkennen, war das Handspiel, war es nicht Handspiel. Der Kicker hatte, da hatte ich nur kurz nachgelesen, die hatten geschrieben, kann man geben, kann man nicht geben. Weiß ich nicht. Da ist natürlich dann gleich wieder, wenn du die Chancen nicht nutzt, kann es dann gleich schon wieder blöd aussehen. Dann hast du wirklich gleich wieder das Problem, ja, jetzt musst du wieder rankommen, du baust den Gegner auf durch so eine Situation. Sagen wir mal, Glück gehabt, ich weiß nicht, könnt ihr was zu sagen? Habt ihr es nochmal irgendwo medial sehen können? René? Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, auf welche Szene du da ansprichst. Das war ein Handspiel von Marco Russ im Strafraum, aber eher angeschossen. Also es war jetzt, ich weiß gar nicht, ob es der Kehl war, der im Endeffekt da einen Ball reinbringen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Da müsste ich nochmal im Kicker... da stand es in diesem Verlauf. Ja. Ich habe nur eine Situation noch in Erinnerung, was so in die Richtung Hand ging. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Russ war. Wenn das die Situation war, dann war es so, dass der Spieler von der Eintracht da quasi von dem Dortmunder Spieler so geschickt in den Lauf des Balles reingeschoben oder gezogen worden ist, dass er dann quasi den Ball da gegen die Hand bekommen hat. Also ja, definitiv klar, für dich kein Elfmeter eigentlich dann. Nee. Ja. Ich meine, klar, wenn der Schiedsrichter pfeift und sagt Handspiel, dann hast du halt immer Pech. Ja. Ja. Gagelmann war ja noch nie unser großer Freund und da war ja immer so die Gefahr mit dabei, dass wir da mal in der Richtung was kriegen. Aber da war jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass er eindeutig für oder gegen uns gepfiffen hat. Mhm. Nee, also dieses Mal war es wirklich eine solide Leistung. Ja. Und der Marvin, wir hatten uns noch drüber unterhalten, es wirkte teilweise so, als würde er uns sogar gut gesonnen sein an dem Spieltag. Marvin, weißt du noch? Ja, ich kann mir irgendwie nicht helfen und kann den Gedanken nicht beiseite schieben, dass Gagelmann, wie es jetzt auch übrigens im Chat wieder angeklungen ist, die letzten Tage in Frankfurt schon aufmerksam verfolgt hat und auch den Rummel, den es um ihn gab, irgendwo, ja, wie ich will sagen, er hat sich da ein Stück weit vielleicht sogar mit beeinflussen lassen, ja. Denn es kam mir wirklich so vor, als wären wirklich strittige und spielentscheidende Szenen nicht zu unseren Ungunsten gepfiffen worden, um es mal so auszudrücken. Alles, was einigermaßen strittig war, hat sich im Mittelfeldbereich abgespielt. Situationen, die für uns wirklich hätten nachteilig verlaufen können, sind nicht gegen uns gepfiffen worden. Das ist aber auch mal okay. Es gab auch wirklich kein hundertprozentige, wo du sagen kannst, okay, also selbst bei diesem vermeintlichen Elfmeter, den ich auch nur im Stadion gesehen habe und nicht nochmal in der Wiederholung. Ich habe zwar Wiederholungen gesehen, dort wurden die aber nicht großartig beleuchtet, also kann es nicht so dramatisch gewesen sein. Denke ich mir zumindest. Das ist nur die eine Meinung. Sky lässt ja das ein oder andere Mal wirklich viel unter dem Tisch verschwinden. Ja. Das stimmt. Ja, also das ist halt so ein Punkt, aber ich würde sagen, er hat vielleicht tendenziell sogar wirklich eher pro Eintracht gepfiffen, aber das war jetzt nicht spielumkehrend, sondern das war gemäß dem, wie man es auch hätte sehen können, insofern ordentliche Leistung und er hat dadurch noch ein bisschen Druck rausgenommen. Ja, er schien genau auch eindeutig diesmal sehr bedacht zu sein mit den Entscheidungen, die er da getroffen hat. Ich vermute mal, dass da auch so ein bisschen einfach das, was im Vorfeld da gesagt, geschrieben und gedacht worden ist, da doch durchaus seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber ja, soll man es nicht beschweren, passt ja. Das passt wunderbar. Ansonsten spielverlaufstechnisch war natürlich, wir haben ihn ja letzte Woche auch nochmal angesprochen, ein Chandler war natürlich nicht gerade unbeteiligt am 2-0. Ein super Einsatz gegen, ich weiß nicht, ob es Aubameyang war, glaube ich. Danach der Ball zu Meier und der mit dem schönen Auge und ja, sagen wir mal, dem netten Stellungsspiel von Roman Weidenfeller geschuldet, ein schönes 2-0 durch Seferovic. Ja, also das war auch gut im richtigen Moment luxig genug gewesen, ja, um dieses Fehlerpotenzial, was dadurch entstehen könnte, wirklich auch auszunutzen und dann einen 2-0, wirklich nachdem wir auch lange gezittert haben. Ich denke, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Ab Beginn der zweiten Halbzeit war das eine Zitterpartie. Das war ein Ding auf Messerschneide. Das hätte ja wirklich auch mal sein können, dass die Dortmunder eine ihrer zahlreichen Chancen mal verwandeln und dann hätte es plötzlich 1-1 gestanden. Wer weiß, wie der Verlauf da gewesen wäre. Ja. Obwohl ich nicht dieses Gefühl hatte, dass ich sagen muss, oh Gott, ich habe jetzt Angst, wie es läuft, weil ich habe mich ein bisschen sicher gefühlt, aber trotzdem, Dortmund ist ein starker Gegner, ganz egal, auf welchem Tabellenplatz sie stehen, das hätte natürlich anders laufen können. Und wir haben verpasst, früher mal das 2-0 zu machen, es gab andere Möglichkeiten, und dann war es immer eine Zitterpartie. Und dann das erste Mal, wo wir wirklich dann, wo ich da wirklich ein bisschen Relief gefühlt habe, war dann wirklich, als in der 78. Minute das 2-0 gefallen, das wirklich gut gemacht, auch ein bisschen Glück gehabt. Aber du siehst halt, in der Dortmunder Abwehr funktioniert momentan nicht viel. Ja. Hm. Und auch in beiden Fällen als Nationaltorhüter hätte die ganze Szene auch im Vorhinein schon ein bisschen anders lösen müssen. Das hat nicht geklappt. Zu unseren Gunsten. Und Seferovic schiebt die Kugel ein, hat ja jetzt auch ein paar Wochen nicht getroffen, freut mich auch für ihn. Auf jeden Fall. Das war ja schon so, dass vorher das Spiel recht offen war. Ja, also es war jetzt nicht irgendwie vorher so, dass das jetzt irgendwie stark irgendwie in eine Richtung gekippt ist. Ich hatte weder das Gefühl, dass jetzt irgendwie Dortmund da irgendwie sehr stark am Drücken wäre noch wir, sondern es war eigentlich immer so im Wechsel. Wobei man halt schon sagen musste, dass Seferovic halt vorher schon die eine oder andere Chance auf dem Fuß hatte, die er entweder hätte selbst machen müssen oder wo er halt einfach durch ein cleveres Abspiel schon mal für ein weiteres Tor hätte sorgen können. Aber den hat er natürlich goldrichtig gemacht, da so cool zu bleiben und das Ding dann da ganz locker über die Linie zu schieben. Ja. Also was mir aber auch gut gefallen hat, war die Aggressivität an dem Tag. Es ist eine ganz grundsätzliche Angelegenheit. Die Spieler der SGE sind wirklich gut draufgegangen. Schon in der ersten Minute, du hast versucht, Pressing zu spielen, also beziehungsweise heißt Pressing, aber du hast versucht, eng am Mann zu stehen, die zu belagern, auch in eigenen, der ja eigentlich in dieser Saison noch nicht so die absoluten Glanzstunden hatte. Hat wirklich sich bemüht, ist feilschnell, wie er nun mal ist, zum Gegenspieler gehechelt, ja, und allein dadurch den einen oder anderen bestimmt schon irgendwo verunsichert. Also da wurde auch in die Defensive hinein gut gearbeitet. Man hat früh versucht, den Ball zu bekommen. Das ist halt so eine Art Spiel, wie ich die Eintracht auch sehen will, weil das kann sie, wenn sie wirklich gut ist oder gut drauf ist, auch ordentlich machen. Und so, das ist auch so ein Tick weit der Schlüssel zum Erfolg, wie wir es jetzt schon zum zweiten Mal ineinander gesehen haben. Auf jeden Fall. Ich fand aber auch, dass diese ganze Art und Weise, wie wir gespielt haben und diese ganze Einstellung und Aufstellung halt auch so eine gewisse Art von Trotzigkeit mit dabei hat. Weil klar hättest du jetzt sagen können, gegen so eine Mannschaft wie Dortmund, wir sind jetzt ein bisschen vorsichtiger, aber wir haben ja genauso offensiv gespielt wie in den Spielen davor, auch mit einer Viererkette, die extrem weit vorne stand und gerade mit einem Spieler wie Aubameyang, der halt einfach auch feilschnell ist, wenn da mal irgendwie ein Ball durchgeht und der Kerl Gas gibt, da hast du halt auch keine Chance, weil wir haben keinen Spieler, der ab der Mittellinie hinter dem herrennen kann und den nachher dann noch kriegt. Ja, aber trotzdem zu sagen, das ist unsere Art und Weise und wir spielen das Ding jetzt so, ist natürlich auch eine Einstellung, die du halt erstmal haben musst und die hatten wir an dem Tag, definitiv. Ja, und dann Dennis? Was mir aufgefallen ist, es wurde sehr schön verdichtet. Du hast oftmals auch mal mit drei Mann im Raum gestanden, dadurch die Passwege abgeschnitten. Was mir nur wieder nicht gefallen hat, und das bleibt irgendwie ein Kritikpunkt, klar, letzte Woche war er mal gut, aber diese Woche war wieder Hasebe, der Fehlpass-Teufel da, so ungefähr. Also diese blöden Abspielfehler, die können halt auch ganz schnell, gerade an der defensiven Mittelfeldposition ist es nun mal, hast nicht mehr so viel hinter dir, wenn dann Pass mal blöd kommt. Und René hat es auch schon angesprochen, ein schneller Aubameyang, wenn du in der Vorwärtsbewegung bist und es kommt so ein Pass, da könnte ich immer noch mehr kotzen. Und da merke ich einfach, ein Hasebe kommt schon wieder. Ich habe jetzt gedacht, das Spiel Gladbach hat mir wirklich gut von ihm gefallen. Das Spiel gegen Dortmund war definitiv wieder eins, wo ich gesagt habe, verdammt, der Mist, wann kommt endlich Zambrano zurück, damit Russ wieder auf die Sechs rücken kann. Mhm. Weil wir haben auch gesehen, kaum kreative Ansätze nach vorne vom Hasebe. Da muss so ein Pass kommen, wie vom Russ aus dem Abwehrbereich, um mal so ein, ich sage jetzt mal, wenn wir dir wirklich uns vorstellen, das war gewollt so, dass der Ball dem Meier an den Fuß springt. Sowas erwarte ich normalerweise von der guten Sechs. Und das ist Hasebe momentan einfach schon wieder nicht. Das ist vielleicht das Haar in der Suppe von dem Spiel. Ich will das Spiel auch gar nicht schlecht reden. Es war generell super und super gekämpft und alles. Nur es sind einfach noch Sachen, die müssen ausgebessert werden. Und wenn Dortmund nicht so absolut ineffizient gewesen wäre, wäre es auch schwierig gewesen. Ein Dreier sowieso, aber auch mit den Torchancen, muss man sagen, kann es auch schnell mal nach hinten losgehen. Selbst gegen einen schlechten Borussia Dortmund-Verein. Ja, das ist genau der Punkt. Also du sprichst die Sechserposition an. Da hatten wir uns ja irgendwie eine Besserung erhofft durch die Verpflichtung von Medojevic. Das hat sich auch noch nicht so wirklich bewahrheitet. Hasebe ist immerhin, ist vielleicht einigermaßen konstanter geworden, aber bei weitem noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir es uns erhoffen. Wie du es richtig gesagt hast, der Pass von Russ war ein typischer Sechser-Move. Und das muss halt auch eigentlich von einem guten defensiven Mittelfeldspieler kommen. Da ist Hasebe wahrscheinlich, keine Ahnung, noch zu eingeschüchtert oder spielt auf jeden Fall die entscheidenden Pässe noch nicht gut genug. Das muss auf jeden Fall besser werden. Und wie gesagt, im Zweifel muss man im Winter da auch echt nochmal überlegen, was man da macht, um die Tabellensituation auch weiterhin so entspannt zu lassen. Ja, weil das kann auch wichtig werden. Genau, du hast jetzt so ein bisschen das Negative, wenn man es als Negatives bezeichnen will, angesprochen. Positiv sollte man auch dagegen halten. Ein Bastian Oczipka, der jetzt erneut ein gutes Spiel abgeliefert hat, irgendwie wieder zu alter Form zurückfindet, auch Sicherheit in gewissen Situationen tankt. Also da muss ich schon sagen, ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten. Er wirkt, als wäre er wieder bei annähernd 100%. Das ist es einfach. Wir hatten ja Angst, wir hatten uns ja schon drüber unterhalten, oh je, wenn das 100% sind, müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Es waren offensichtlich keine 100%. So wie es im Moment ist, finde ich wirklich, brauchen wir uns über die Linksverteidigerposition momentan überhaupt keine Gedanken machen. Ja, nee, aber das ist doch ganz komisch, weil irgendwie hast du das Gefühl, oh ja, Oczipka, der war jetzt anderthalb Jahre weg und jetzt läuft der Vertrag aus und jetzt ist er plötzlich wieder komplett da. Ganz ehrlich, das sind Dinge, die kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, auch, ich meine, du kannst ja nicht nur mit dem Spielsystem argumentieren, denn teilweise war das Spielsystem, ich meine, er hat letzte Saison unter Fee gespielt und da war das nicht großartig anders als in seiner ersten Halbserie, die grandios war. Ja, und trotzdem hat es da auch nicht mehr funktioniert und jetzt unter Schaf am Anfang auch nicht und plötzlich ist da aber das System wieder verändert und dann spielt er wie ein junger Gott auf der Linksverteidigerposition, die ja generell relativ spärlich besetzt ist. Also wie es auch sei, ja, ich will es jetzt auch gar nicht mit irgendwas Negativem befrachten, Fakt ist auf jeden Fall, dass er uns in diesem Format unglaublich weiterhilft und auch Stabilität auf eine Position bringt, die sonst generell immer für viel Wackeleien gesorgt hat. Und das ist eine super Sache. Da freue ich mich. Auch positiv hervorheben will ich Takashi Inui. Das ist jetzt nicht immer der wöchentliche Goalgetter, aber da sind viele lichte Momente dabei, die mir in dem Spiel sehr gut gefallen. Auch gute Pässe, die nach vorne einiges einleiten. Auch da ist ein positiver Trend zu erkennen, was mich ebenfalls sehr freut. Bin ich ganz auf deiner Seite, ja. Du hast endlich nicht nur eine rechte Seite, über die auch mal eine Aktion nach vorne geht, sondern du kannst halt jetzt auf einmal auch wieder über beide Seiten gehen. Das ist halt echt erfreulich, dass das so funktioniert. Was sagt ihr denn zu dem Wechsel mit Lanić? Ja, das klang ja eben schon ein bisschen im Chat an, die ganzen Leute konnten sich verstehen. Ich muss auch sagen, ich habe Dennis fragend angeguckt und wir konnten uns, glaube ich, beide nicht wirklich erklären, was Sache ist. Denn, Dennis, ich glaube, du hattest es gemeint, ein Wechsel Lanić für Hasebe wäre durchaus sinnvoll gewesen. Ja, ich hatte mich mit einem Bekannten von uns, der auch mit im Stadion war, nur auch drüber unterhalten gehabt und wir meinten eigentlich beide, dass eventuell der Wechsel sinnvoll war, da sehr viele hohe Bälle waren, ein Lanić ein sehr, sehr kopfballstarker Gegner ist. Auch gerade so diese Situation mit, du wolltest wahrscheinlich zumindest ein bisschen Entlastung nach hinten durch den Wechsel einbringen, der wie wir ja wissen, über 90 Minuten geht es bei unserem Wunderkind noch nicht. Dementsprechend muss er ja meistens dann doch in der 60. ausgewechselt werden. Und dementsprechend fand ich den Wechsel jetzt gar nicht mal so sinnlos. Klar, ist auch nicht mein Lieblingsspieler und um Gottes Willen, das ist kein Fußballgott und kein Zauberkünstler oder sonst irgendwas. Aber er ist besonders in der Luft solide. Und ich glaube, das hast du irgendwie auch gebraucht bei dem Spiel. Also ganz sinnlos fand ich den Wechsel nicht. Ich sag mal, hätten wir Alternativen auf der Bank, die einigermaßen Fußball spielen können, auch hätte ich mich auch da nicht gesträubt, wäre da jemand von eingewechselt worden. Ja, allein die Personalie Lahnig ist natürlich jetzt auch nicht total abwegig, wenn du dir überlegst, dass die Eintracht immer wieder Eckbälle zugelassen hat. Genau. Und da ist es natürlich auch gut, jemanden zu haben, der die vielleicht auch, wie du gesagt hast, in seiner Kopfballstärke rausköpfen kann, weil das ist ja so ein Ding, das verändert sich auch nicht, dass die Eintracht bei Eckbällen immer noch unglaublich anfällig ist. Da gab es auch eine Situation, die wirklich zu einem Ausgleich hätte führen können, hätten wir ja nicht unglaublich viel Glück gehabt. Also da waren schon auch einige bange Momente dabei, ja. Und nach vorne ist es halt so, Lahnig, wir wissen, dass der auch nach vorne das ein oder andere Ding irgendwie per Standardsituation verwandeln kann. Ist jetzt sowohl hinten als auch vorne nicht passiert, insofern egal. Aber mich hatte das auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil sonst sind wir ja den Wechsel schon gewohnt, Stindera raus und Kittel dafür rein. Das so kam natürlich jetzt Kittel auch erst gegen Ende, beziehungsweise ich glaube in der Nachspielzeit auch erst für Aigner. Ja, kurz vorher irgendwie sowas. Ja. Das war dann auch eher so, naja, komm, wir müssen noch ein bisschen Zeit schinden. Aber zerreden wir das Ganze nicht. Ich denke, das war ein grandioser Sieg für die Eintracht. Was mich ein bisschen irgendwie verwundert, ist die Tatsache, dass irgendwie jetzt erst Dortmund wirklich gedämmert ist, dass es jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger werden könnte. Ich denke, man ging im Umfeld der Borussia wirklich davon aus, hier einen Dreier aus Frankfurt zu entführen. Aber das hat ja gar nicht geklappt. Das stimmt allerdings. Da hatte ich mich auch gewundert, dass jetzt auf einmal, nachdem man von Frankfurt ein 2-0 gefangen hat, eskalieren alle und oh Gott, die Situation ist ja so grausam, medial natürlich auch aufgebauscht ohne Ende, aber es ist immer wieder erschreckend, wie einfach die Leute sich das vorstellen, die 3 Punkte aus Frankfurt mitzunehmen. Zumindest ja, in Dortmund. Wir haben jetzt auch in Teil der Spielen vorher nicht jetzt so immens viel dafür getan, um da jetzt unbedingt immer eine andere Meinung zu zeigen. Also wir sind ja schon da auch. Gladbach war doch schon eine ganz ordentliche Leistung und ich weiß nicht, ob es nicht dann ein bisschen überheblich ist, wenn ein Verein doch in eine ganz gute Leistung gezeigt hat, sofort zu sagen, gut, da ist auf jeden Fall trotzdem was drin, die können uns das Wasser nicht reichen. Naja, grundlegend ist das, wenn du mit so einer Einstellung unterwegs bist, ist das immer überheblich, egal wer dein nächster Gegner ist. Ja, also, das stimmt. Wenn du mit der Einstellung da reingehst, dann du kannst auch gegen, als Dortmund kannst du auch gegen Augsburg, Hertha, Hoffenheim, sonst wen, wenn du schlecht spielst. Und das haben sie ja auch in den Wochen vorher getan, halt einfach Punkte lassen. Mhm. Ja. Und ich glaube nicht, dass das Ziel von denen ist, die Hinrunde irgendwo auf einem Abstiegsplatz zu beenden. Ja. Nee, weiß Gott nicht. Das ist halt im Vergleich zu den Jahren davor halt schon ein krasser Wechsel. Ja. Mhm. Im Jahr vorher quasi noch irgendwo um den Champions-League-Platz mitgespielt und irgendwo auch als potenzieller Meister vielleicht mal gehandelt geworden und jetzt musste drüber diskutieren, ob du am Ende der Saison vor Stuttgart oder hinter Stuttgart stehst. Ja. Mhm. Das ist halt doof. Naja, ich denke, jetzt setzt da auch ein gewisser Realisierungsprozess ein. Also ich muss mal sagen, das wird der eine oder andere vielleicht gar nicht gern hören oder so, aber wenn es einen Bundesliga-Verein gibt, zu dem ich gewisse Sympathien habe, außer der Eintracht, also das heißt, wenn du dir das vorstellst, da ist 100% Eintracht und dann kommt irgendwie lange, lange gar nichts, aber irgendwann, wenn irgendjemand mir die Pistole auf die Brust setzt, dann sage ich, dann finde ich Dortmunder eigentlich immer noch einigermaßen sympathisch. Mag vielleicht auch mit dieser Personalie Club zusammenhängen, der irgendwie, ich mag ja aufbrausende Akteure, das kann man gar nicht verstehen, wenn man mich kennt, weiß man, dass ich ja die Ruhe selbst bin und das normalerweise sehr absonderlich erscheinen sollte, aber Klopp ist dann wirklich ein Trainer, das reißt mich dann selber immer noch mal ein bisschen mit, muss ich sagen. Und also da bin ich sympathisch, also ich finde es die ganze Angelegenheit sympathisch und deswegen hoffe ich, dass sie jetzt auch nach dem Spiel sich jetzt irgendwie fangen werden. Aber es ist schon ganz klar, wie das auch der Sonny gerade auch in dem Chat gesagt hat, ich gehe nicht davon aus, dass die sich jetzt komplett da unten befreien und jetzt am Ende der Rückrunde dann plötzlich doch auch auf dem 9. Tabellenplatz landen. Das wird noch eine Weile dauern. Da muss jetzt auch wieder erstmal Selbstvertrauen reinkommen, aber ich gehe nicht davon aus, dass jetzt hier der viel beschworene Rücktritt, der ja von einigen Seiten schon initiiert wird, wenn ich höre, oder wenn ich die Schlagzeilen lese, da geht es dann, also er will einem Prozess nicht im Wege stehen und so weiter und so fort, wie Klopp das irgendwie so geäußert hat. Da muss ich auch mal sagen, Leute, lass die Kirche mal im Dorf. Was viel wichtiger ist, als er gesagt hat, er sieht sich selbst in der Verantwortung. Da gibt es ganz andere. In Armin Fee hat jetzt das fehlende Glück beschworen, was ihn dazu bewogen hat, jetzt nicht länger Trainer des VfB zu sein. Das ist auch ein Punkt, über den man durchaus mal sprechen kann, wenn ich hier alles mit Glück handhabe. Da hat Klopp wesentlich griffige Argumente auf seiner Seite. Und das ist auch ein Element, was wahrscheinlich im Verlaufe einer gesamten Karriere ihn auch stärken kann, wenn die jetzt gemeinsam aus diesem Tief rauskommen. Aber das wird nicht einfach. Ziel sollte vielleicht auf Perspektive Saisonende sein, dass du mit Ach und Krach noch irgendwie in die Europa League kommst. Ja? Egal, wie das jetzt läuft. Ich glaube, im DFB-Pokal sind sie auch noch. Wenn sie allein nur dadurch weiterkommen, ist das auch schon okay. International ist, glaube ich, allein aufgrund der Gehälterzwang. Sonst kannst du dir vieles auch schon bald nicht mehr so leicht leisten. Ich weiß nicht, wie viele Ressourcen da aufgebaut wurden. Aber ganz klar, ist eine schwierige Situation. Aber wir können trotzdem froh sein, dass wir die 3 Punkte auch verdient dann mitgenommen haben. Nur wird noch eine Weile dauern, gehe ich auch von aus. Ja, spannend ist halt eher jetzt, wenn man mal auf Dortmund guckt, ist, wie sie mit dem Thema da jetzt umgehen. Ob die sich jetzt dann doch zu irgendwelchen Kurzschlussreaktionen hinreißen lassen oder ob sie halt einfach an ihrem Konzept, was Klopp da aufgebaut hat, halt einfach auch festhalten und mal versuchen, mit Sinnhaftigkeit und Verstand an so ein Thema ranzugehen. Ja. Wenn sie vom Verletzungspech nicht mehr ganz so verfolgt sind und eine einigermaßen gescheite Vorbereitung auf die Rückrunde haben, denke ich, so leid es mir tut für meinen Lieblingsverein Eintracht Frankfurt, wird Dortmund am Ende leider wahrscheinlich vor der Eintracht stehen. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber... Ja, gut. Ja. Es kann schon sein, dass Dortmund irgendwie Fünfter wird und wir dann halt Sechster, ja. Okay, ja, das ist ein Ziel, da lasse ich mich da irgendwie schon ein bisschen mit ein, ne? Aber es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, das ist natürlich auch ein belebendes Element für die Bundesliga, auch wenn man Dortmund normalerweise wesentlich weiter oben hätte verorten können, aber es wird spannend sein zu sehen, wie Klopp mit dieser Mannschaft agiert, auch ob diese Spiele, das ist jetzt auch schon wieder, ich beziehe mich immer wieder gerne auf unseren Chat, wo das jetzt auch schon angeklungen ist, können diese Spiele überhaupt so gut Abstiegskampf spielen? Ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall der Bender auf jeden Fall Abstiegskampf, auch ein Kehl, das sind Spieler, die sind mit allen Wassern gewaschen, aber es gibt durchaus Nuri Sahin dürfte seine Probleme damit bekommen, der sowieso noch nicht so wirklich gut in die Saison reinkam. Da wird es wirklich, müssen wir diese Situation abwarten. Ich bin froh, dass die Eintracht diese Probleme einfach nicht hatte. Ich meine, wir haben jetzt schon 18 Punkte, ich komme mal wieder zurück zur Eintracht, das ist sehr wichtig. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir am Ende der Hinrunde mit 18 Punkten in die Winterpause gehen. Und allein jetzt haben wir schon 18 Punkte und es können durchaus noch weitere dazukommen. Das ist eine unglaublich komfortable Situation, die wir uns geschaffen haben. Aus dem vermeintlichen 0 Punkte November sind 6 geworden. Absolut respektabel, tolle Angelegenheit. Und das gibt mir momentan Mut, dass wir nicht mehr ganz unten reinrutschen, auch wenn es nur wenige Punkte sind. Aber wir haben unsere Talsohle hoffentlich jetzt durchschritten und können jetzt noch einige Punkte vor dem Weihnachtsmann entführen. Und das ist doch ein super Übergang zum nächsten Spiel. Bremen wird auf jeden Fall auch nochmal zeigen, was ist jetzt wirklich, wo steht die Eintracht? Was kannst du mit dieser läuferischen, mit diesem selbstgewonnenen Selbstvertrauen, was kannst du da jetzt noch reißen? Wie seht ihr das? Also gut, dass du gleich den Schwenk zu Bremen, da gab es ja auch so ein paar interessante Dinge. Ne? Irgendwas war vor dem Spiel gegen Bremen, aber da können wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zurückkommen. Fakt ist auf jeden Fall, für mich sind 3 Punkte gegen Bremen absolut Pflicht. Ne? Ich habe nur die Angst, dass die Eintracht, die jetzt 2 starke Gegner gut besiegt hat, sich dann irgendwie jetzt selbst in ihrem in Wohlgefallen auflöst und dann gegen Bremen so wieder verliert. Das ist ja so ein typisches Eintracht-Phänomen ebenfalls. Aber sagen wir mal ganz rational, dann müsstest du sagen, Bremen trotz der Tatsache, dass sie auch Paderborn beherrscht haben beim letzten Spieltag, müssen wir zu Hause gegen Bremen einfach mal 3 Punkte einfahren. Die 3 Punkte sind auf jeden Fall Pflicht. Ich glaube allerdings, dass uns Bremen von der Art und Weise, wie sie spielen, nicht so gut liegen wird wie die beiden Borussias, die ja doch auch beide ein relativ offenes und offensives Spiel haben, was uns ja auch so zwar ein gewisses Risiko hat, weil wir halt ähnlich spielen, aber uns auf der anderen Seite halt auch einfach die Räume in der Offensive halt eben ermöglicht. Ich weiß nicht, ob uns Bremen da von dem Spielsystem so wunderbar liegt. Also, nee, da gehe ich auch von aus. Also du sprichst hier einen sehr validen Punkt an. Das ist definitiv so, dass wir unsere Tore ja gegen den BVB auch dadurch gemacht haben, dass die relativ offen standen und wirklich viel probiert haben und wir dann auch Chancen genutzt haben. Mhm. Aber wenn Bremen halt defensiv relativ stabil steht und auch nicht dieses Offensivspiel an den Tag legt, wie die letzten beiden Gegner, dann werden wir uns schwer tun und es wird wahrscheinlich ein wenig attraktives Spiel, ja. Also im Dezember hast du kalte Temperaturen, das ist sowieso ungemütlich, dass du ins Stadion gehst und dann ist es gut möglich, dass du gegen Bremen auch ein relativ unterkühltes Spiel sehen wirst. Ja, das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Dann kommt es aber darauf an, dass du halt die Szenen, die du hast, auch gut nutzt. Ja, also es wird vielleicht wieder auch auf Standards irgendwo zurücklaufen und du musst sehen, dass auch Spieler wie Hasebe, die wichtigen Pässe jetzt noch nicht geschlagen haben, das jetzt auch mal wieder machen. Ja, also die Bälle aus der Tiefe, die sind wichtig, dass ein Hasebe vielleicht auch ein, zwei Chip nochmal drauflegt. Auch ein Aigner hat noch Potenzial nach oben. Der könnte mit seiner Schnelligkeit ebenfalls was machen. Und da sehe ich unsere Möglichkeiten. Denn es ist ja nicht so, als hätten alle Spiele der Eintracht schon auf absolut höchstem Niveau gespielt. Bei Aigner geht noch was, bei Stendera ging jetzt beim letzten Spiel auch noch ein bisschen was. Also wenn die Mittelfeldspieler wieder das Zepter in die Hand nehmen und das Spiel nach vorne diktieren, ist was möglich, aber es wird schwierig. Ja, aber wie du ja gerade eben angesprochen hast, unsere Chancen nutzen, wir haben ja jetzt in Dortmund auch wieder gesehen, dass wir ja schon einfach auch ein paar mehr Chancen brauchen, bis der Ball dann mal drin ist. Und gerade die von dir angesprochenen Standards, auf die wir setzen müssen, waren halt noch nie unsere Stärke. Ja. Das stimmt, das war jetzt auch beim Dortmund-Spiel hat man es auch wieder gesehen, zum Teil Freistoßsituationen, die dann doch sehr fahrlässig verdödelt wurden. Also da, Marvin, bin ich auch voll bei euch beiden. Es ist definitiv was, wo man dran arbeiten sollte und wo auf jeden Fall noch Potenzial nach oben ist, gerade bei so einem Spiel, wo du weißt, du brauchst einen Abwehrknacker, du musst irgendwie versuchen, diese Größe, du musst einen Ball einem Alex Meyer direkt auf den Kopf spielen, der macht schon normalerweise genug draus. Das hat gegen Dortmund ja nicht funktioniert. So ist es, genau. Nur weil es nicht mehr musste. Ja? Genau. Ein 3-0 gegen Dortmund wäre halt auch schön gewesen, ja. Ja gut, aber du weißt doch, der Alex Meyer, der will auch niemanden demütigen. Das ist halt eine relativ gelassene Natur und will sich auch keine Feinde machen, der denkt sich dann, ach komm, ich muss ja nicht schon wieder treffen, weißt du, will ja auch nicht hochnäsig werden. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Ne? Der ist so ein bisschen wie du, Marvin, oder? Ja, leben und leben lassen. Ne? Ja. Und halt im richtigen Moment zuschlagen und dass es dann gerade reicht. Und der teilt sich die Tore lieber ein. Ich meine, der hat eh schon so viel in der Saison gemacht. Und da sagt er sich, komm, das nächste Tor schieße ich doch einfach gegen Bremen. Bin ich voll mit einverstanden. Ja, habe ich nichts dagegen, ja. Also. Ne? Man muss ja auch nicht in Völlerei leben. Ne? Insofern, Hauptsache ist, dass aber wie gesagt, wir müssen definitiv unsere Chancen einfach nutzen und die werden aber nicht so zahlreich sein. Aber das ist natürlich auch interessant zu sehen, wie die Eintracht auch mit so Gegnern wieder umgehen kann. Das ist definitiv ein Unterschied. Ich bin mal gespannt, was sich Schaf da einfallen lässt. Ich denke, einige Spieler dürfte er sowieso noch kennen. Jetzt höre ich schon immer gegen Schaf seine alte Liebe. Das wird jetzt in der ersten Saison noch so sein. Ich hoffe, das geht in 3 Jahren nicht immer noch so. Schaff gegen seine alte Liebe und so. Ich glaube, der ist Profi genug. Ja, er war jahrzehntelang in Bremen und ihn verbindet da viel mit, aber er ist halt auch Profi genug, dass er klar mit den Leuten irgendwie sprechen wird, aber am Ende des Tages zählt für ihn, dass die Mannschaft, für die er verantwortlich ist, mit dem Maximalen, was möglich ist, da vom Platz geht. Ja. Also, und dann, ja, und da muss man auch, es ist halt auch so, wir müssen jetzt auch den Gegner nicht künstlich stark reden, ne? Weil am Ende des Tages ist Bremen wirklich ein Bundesligist, der wenig gute Spiele in dieser Saison gemacht hat. Ja, stehen nicht auch umsonst auf dem 14. Tabellenplatz. Jetzt hatten sie mal einen richtig positiven Ausreißer gegen Paderborn. Das war dann halt auch zu Hause, ja, wo ich mich aber auch frage, was Paderborn an dem Tag gemacht hat. Denn von den guten Spielen, die sie unter anderem gegen uns gemacht haben, war da nichts mehr zu sehen. Ja, ein Totalausfall nach dem anderen. Ja, ein Packerlotz scheint immer noch nicht wieder so hergestellt zu sein wie vor seiner Grätsche, um es mal so zu sagen, die dann Reus nach außen befrachtet hat, auch die gesamte Innenverteidigung oder die gesamte Verteidigung war nichts. Also das war, da hat sich Werder auch teilweise in einen Rausch gespielt, aber was davor auf dem Platz herumgerumpelt wurde, das muss uns jetzt auch nicht die Knie zum Zittern bringen. Ja? Nee, tut's also, auch nicht. Wichtig ist halt einfach, dass die Defensive so unterwegs sein muss wie gegen Dortmund. Wir brauchen nicht nur einen starken Wiedwald, sondern wir brauchen auch eine solide und konzentrierte Abwehr davor. Das Mittelfeld muss sich erheblich steigern, damit wir eben jetzt nicht gegen einen Gegner, der jetzt weniger offensiv spielt, noch krampfhaft versuchen müssen, aus dieser Abwehr heraus irgendwie ein Spiel aufzubauen. Und wir brauchen einen Meier, der wieder so kaltschnäuzig ist und halt mindestens ein Ding irgendwie über diese Linie bringt, um uns da ein bisschen mehr Sicherheit in dem Spiel zu geben, dann ist da alles drin. Ja? Das ist genau der Punkt. Denn was auch ganz wichtig sein wird, ist, dass wir immer wieder und schnellstmöglich den Abschluss suchen müssen. Denn Torwart Raphael Wolf bei Bremen ist wirklich kein Torhüter, bei dem ich meine Hand für ins Feuer legen würde, dass er als ein Übermittelklasse-Torwart der Bundesliga bezeichnet werden könnte. Nee. Weiß Gott nicht. Es gibt Situationen, in denen er immer wieder unsicher wird und je öfter wir aus allen Lagen versuchen, den Ball aufs Tor zu boxieren, das gibt ihm keine Sicherheit, auch wenn es normalerweise immer das Gegenteil ist. Aber Wolf ist ein Torhüter, der noch relativ leicht zu verunsichern ist und je mehr wir ihn vor schwierige Aufgaben stellen, desto mehr kann ich mir vorstellen, dass auch ein Tor fallen wird. Aber wir müssen wirklich aus allen möglichen Lagen unsere Chancen probieren. Keine Ahnung, wir schauen sowieso mal, wie am Sonntag das Wetter ist. Ich will schon wieder dieses Wetter ansprechen, aber es kommt dann auch auf die Platzverhältnisse drauf an. Das kann dann auch wieder eine Situation im Winter werden. Das ist sowieso immer eine ganz eigene Angelegenheit, wie im Dezember die Verhältnisse sind. Aber es ist was möglich, aber wir müssen halt sehen, dass wir uns möglichst viele Chancen herausspielen und dann brauchen wir gegen die auswärts schwachen Bremer auch nicht allzu große Bedenken haben. Was wir vermeiden sollten, vor dem 16er Freistöße entstehen zu lassen. Denn da ist ein Junusovic gefährlich, da gibt es noch ein paar andere, die durchaus Qualität haben. Das sollten wir vermeiden. Ja. Ich finde generell das Thema die Bremer verunsichern sollte ein Thema sein. Wir haben es ja gegen Dortmund sehr erfolgreich gemacht, dass wir früh in die Zweikämpfe gegangen sind, früh draufgegangen sind, Spielaufbau zu unterbinden, die Räume zuzustellen. Das bringt natürlich auch Unsicherheit in so eine Mannschaft wie Bremen rein und das bringt vor allen Dingen, wenn du das sehr früh machst, auch Unsicherheit auf den Torwart. Ja? Ich glaube schon, dass wir da, wenn wir das sauber anfangen, dass wir da schon durchaus Chancen haben, damit die ein oder andere gefährliche Situation für uns herbeizuführen. Sehe ich genauso, ja. Ich denke auch, es ist keine Veranlassung, irgendwie was an der Aufstellung zu ändern. Du hast halt auch, die Alternativen fehlen natürlich auch ein bisschen, aber so vom Spielprinzip, René, du sprichst schon richtig an. Man hat das Gefühl, sie sind auch mittlerweile darauf eingestellt, die Räume gut zuzustellen. Sollte man vielleicht einfach versuchen, mit derselben Elf nochmal aufzulaufen und da ordentlich Pressing und Druck zu machen frühzeitig. Ich würde auch sowieso nicht gar nicht darüber nachdenken, hier wirklich was zu wechseln. Wenn sich jetzt in der Woche keiner noch verletzt, was ich weiß Gott nicht hoffe, dann genau der gleichen Elf das Vertrauen geben, die ihren Job mehr als gut gegen den BVB gemacht hat. Ne? Worüber man ein bisschen nachdenken müsste, ist wie gesagt die Position Hasebe. Da weiß ich noch nicht, wie fit ein Flum, der jetzt auch langsam sich wieder nach vorne entwickelt. Weiß nicht, wie fit der ist, aber wenn er jetzt in der vergangenen Woche noch nicht mal auf der Bank war, wird es mit Sicherheit nicht für einen Startelf-Einsatz reichen. Das werden wir dann abwarten müssen. Hm. Injowski wäre eine Idee, auch gegen den Injowski logischerweise gegen den ehemaligen Arbeitgeber. Das könnte ein bisschen für 2-3 zusätzliche Prozent sorgen, weil er könnte ja auch defensives Mittelfeld spielen. Da muss man mal schauen, aber das wird sich im Training zeigen, aber ansonsten keine Umwerfungen machen, nichts künstlich irgendwie herbeireden, einfach so weitermachen. Also ich sehe keinen Grund an der Mannschaft, es sei denn, es ergibt sich jetzt halt wirklich aus dem Training heraus oder aus den Gesprächen heraus mit der Mannschaft, die Schaaf da ja auch von seiner Seite aus immer wieder einfordert, da jetzt irgendwie den Bedarf taktisch irgendwas zu ändern. Ansonsten würde ich mit exakt derselben Elf auflaufen und dann halt im Zweifelsfall, wenn man wirklich feststellt, es funktioniert gar nicht, irgendwie kurzfristig da drauf reagieren. Aber unsere Auswahlmöglichkeiten, die wir da haben, sind halt auch begrenzt im Moment. Ja. Für Standards wäre natürlich wieder zu überlegen, stellt man einen Lanik vorne mit rein? Gut, René, du bist eindeutig gegen Lanik. Ich sag mal, das wäre natürlich noch eine Situation, das kannst du dann auch spielverlauftechnisch schauen. Ja. Hast du viele lange Bälle, die nicht verarbeitet werden? Brauchst du noch ein paar große Typen, die da vorne auch mal einen Ball mit dem Kopf ins Tor bringen können? Und dafür, denke ich, wäre auch ein Lanik dann eine Option, aber definitiv meiner Meinung nach auch nicht von der Startelf ab. Ich glaube, unser Problem ist nicht die Typen im Strafraum, die groß sind und in der Lage sind, einen Ball mit dem Kopf zu treffen, sondern unser Problem ist der Typ, der vorher hinter dem Ball steht und den Ball in Richtung des Kopfes des Spielers bringt. Das stimmt wohl, ja. Ja, genau. Ja. Du musst irgendwie versuchen, das Abwehrbollwerk zu knacken. Das wird die Hauptaufgabe sein, diesen defensiv versucht kompakten Raum der Bremer zu zerstören oder irgendwie eine Lücke zu finden, damit Torchancen kreiert werden können. Das wird das A und O sein, da bin ich mal gespannt. Ja. Da weiß, in dieser Hinsicht ist es durchaus auch möglich, dass im Verlauf des Spiels ein Pierson eine Chance bekommt, ja, weil er, denke ich, zumindest das Potenzial hat, hier den einen oder anderen Raum zu reißen. Aber das wird sich wirklich, wie du sagst, auch erst im Verlauf dieser Partie zeigen. Von der Startelf weg würde ich da keine großen Umwerfungen machen. Gleichfalls. Ja. Ansonsten, wir haben das letzte Spiel jetzt schon abgehakt, aber ich denke, man sollte noch mal auf eins zu sprechen kommen, auch wenn der gute Herr Wasserzieher, ja genau, keine Ahnung hatte, um was es da wirklich genau geht, ja, aber es gab eine wunderbar positive Angelegenheit, als der Seferovic sein Tor, was er auch echt schön gemacht hat, geschossen hat, hat er ein, ich glaube, es hat jetzt mittlerweile jeder gesehen, ich denke, es dürfte auch mittlerweile jeder in Abu Dhabi oder sonst wo gesehen haben, das Bild ging ja mehr oder weniger um die Welt, als er sein Hemd gezeigt hat und eine schöne Nachricht für Tutsche, die leider verstorbene Studentin aus Gelnhausen, Dennis, wir kommen da ja aus der Gegend her, eine schöne Botschaft geschickt hat, das fand ich, war ein richtig toller Moment. Er ist kein Mann der großen Worte, ich meine, man muss ihn auch nicht vor 10.000 Mikrofone zwängen, ja, da kommt meistens nicht ganz so viel bei raus, aber solche Aktionen finde ich immer wieder wunderbar, auch wir haben in der letzten Woche schon sein Engagement in sozialen Medien mehr oder weniger gelobt, dass es jetzt auch eine so übernationale Präsenz bekommen hat, wie er sich einsetzt und nicht einfach ein typischer, nicht einfach 0815-Spieler ist. Man muss auch sagen, damit du das überhaupt wirklich mitbekommst, musst du dich auch mit den Dingen außerhalb eines Fußballvereins auseinandersetzen. Und das ist das, was ich halt so toll finde, dass er und auch sein Kumpel anscheinend, der ihm da wahrscheinlich auch zu geraten hat, dass die sich wirklich damit auseinandersetzen, wie läuft's hier in Frankfurt? Was ist momentan in der Gegend so los? Was sind die Dinge, die Menschen bewegen, ja, und dann zum richtigen Zeitpunkt ein richtig tolles Statement abzuliefern, das ist für mich eine große Angelegenheit, da kann ich gar nicht meinen Hut oft genug ziehen, denn was ich mir von offizieller Seite gewünscht hätte, ich hatte das, glaube ich, auch schon getwittert, eine Schweigeminute wäre eine tolle Geste gewesen, da hätte man sich auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, das wurde nicht gemacht, aber dass es jetzt wenigstens von Spielerseite so respektabel gehandhabt wurde, das nötigt mir den größten Respekt ab und das finde ich eine richtig schöne Angelegenheit und zeigt, dass innerhalb der Eintracht auch ein Fünkchen Herz verfügbar ist. War eine große Aktion, ja. Wie du ja schon sagst, also er beschäftigt sich halt viel auch mit dem Umfeld und auch viel mit Dingen, die außerhalb der Eintracht und auch außerhalb des Fußballs passieren. Also du merkst halt schon, dass er zu dem Thema dazugehören möchte und sich da mit vielem beschäftigt und das ist halt auch richtig. Ja, wir haben ja vorher vor ihm viele andere Spieler gesehen, die zu uns kamen, die sich ja quasi nie für irgendwas rundherum interessiert haben und die ja dann auch mit dieser Einstellung immer gnadenlos gescheitert sind. Ja. Ja, aber ich meine, das ist halt aber auch nicht mehr das Bundesliga-Geschäft, wie wir es uns immer so illusorisch vorstellen. Es ist halt mittlerweile ein Geschäft, wie es eben auch schon davor anklang. Es ist halt, du gehst hin, spielst Fußball, machst deine Tore und dann freust du dich und bist intern halt im Kokon. Aber dass du über das Weite hinaus guckst, dass du dich vielleicht auch noch mit Fanthemen auseinandersetzt. Mhm. Das sind Zusätze, die du bei vielen Vereinen nicht mehr hast, weil zum Beispiel auch die Eintracht irgendwo als Zwischenstation gesehen wird. Zu einem größeren Bundesliga-Verein, zu noch mehr Verdienst, ja. Und da ist für viele, aber das ist auch indoktriniert durch Berater, wo es darum geht, ich mache all den ganzen Bereich außerhalb, du wirst von mir aus im Zweifel noch zum Stadion gefahren, musst halt 90 Minuten kicken, musst trainieren und dann läuft es, du bekommst Geld, ich bekomme Geld und dann ist die Sache gegessen. Aber es gibt halt den einen oder anderen Spieler, dem das nicht genug ist. Wir hatten davor auch schon zu seiner in Frankfurt aktiven Zeit den Martin Fehnin, der einen wesentlich positiveren Impact, sage ich mal, in der Fanszene hatte, als er leider im Spielerischen hatte, auch wenn er durchaus den einen oder anderen guten Moment hat, oder vielleicht auch wirklich eine Saison, aber da hat er nicht den großen bleibenden Eindruck hinterlassen, den er dann als Persönlichkeit hinterlassen hat. Ich hoffe, dass bei Seferovic beides einen dauerhaft großen Erfolg, wie soll ich sagen, dass er bei beiden Sachen einen großen Erfolg bewältigen kann, aber da ist er auf einer richtig guten Welle und ich finde es einfach toll, weil das ist halt dieses Profi Plus. Du bist nicht nur Fußballer, du verdienst nicht nur dein Geld, sondern hast auch noch diese emotionale Komponente. Denn es ist doch so, für uns alle ist Fußball mehr als nur 0815 Sport. Ich denke, wir stecken alle unsere Emotionen in dieses Etwas. Wir geben genug Geld aus, aber irgendwo hast du auch das Gefühl, ja, politisch und das Fußball Spiel sollte eigentlich getrennt sein, aber manchmal, gerade bei so Themen wie Zivilcourage, wenn es um soziale Umwerfung geht, um die Gesellschaft generell, muss auch mal ein Zeichen her und da fand ich das halt einfach wunderbar und es berührt das Herz. Da hast du völlig recht. Ich bin auch froh, dass der Kontrollausschuss vom DFB sich dazu entschieden hat, keine Strafe zu verhängen, weil gerade sowas ja auch das Fußball heutzutage zumindest nochmal ausmacht, dass auch mal so eine Situation eben gezeigt wird, dass ein Spieler sich traut, sowas zu machen. Und wenn jetzt da eine Riesenstrafe auf ihn eingeprasselt wäre, wieder hätte man auch wieder sagen müssen, das ist ein falsches Zeichen. Bin ich froh, dass der DFB-Kontrollausschuss sich dazu entschieden hat, da keine Strafe zu verhängen. Ja. Alles andere wäre auch, stell dir das mal vor, ja, das klingt ja jetzt auch gerade im Chat an, stell dir mal vor, der DFB hätte da irgendeine Strafe dem Herrn Seferovic anheimgestellt. Also bei Gott, so blauäugig hätte man nie sein können. Nee. Also das wäre fatal gewesen, nee. Das haben sie. Also die Schlagzeile, die Headline der Bild-Zeitung, die kannst du da ja schon zitieren, ja, DFB-Ausschuss bestraft, Menschlichkeit, ja, also nee. Die Nummer hätten sie nicht bringen können. Allein, dass das im Raum stand, dass da irgendwie eine Strafe hätte verhängt werden können, ist schon vollkommen absurd. Ja, auf jeden Fall. Naja, nee, also das ist nochmal was Positives, was man noch hervorstreichen sollte, was wir jetzt auch ausführlich getan haben. Und ansonsten können wir uns den kommenden Aufgaben widmen, aber in der nächsten Zeit gibt es auch noch einige andere interessante Themen, die im Umfeld der Eintracht thematisiert werden. Wir haben uns in der letzten Woche schon ein bisschen, sag ich mal, fast jungfräulich mit dem Thema Präsidentschaftskandidatur befasst. Mhm. Ja, es ist ja jetzt klar, dass es neben unserem geliebten Peter Fischer einen zweiten Kandidaten geben wird, Rainer Schäfer, den Namen haben wir letzte Woche ja auch schon genannt. Mhm. Wenn man sich näher mit der Personalie auseinandersetzt, dann wird man feststellen, also wirklich viel Aktuelles gibt es ja nicht. Da hat sich jetzt auch in der einen Woche nicht wirklich viel getan. Er ist ja, der Herr Schäfer ist ja relativ ruhig, wenn es darum geht, Interviews zu geben. Da gibt es genaue Aussagen eher selten. Es gibt natürlich immer wieder Punkte, wo er sagt, dass ihm vieles aktuell nicht gefällt, was natürlich auch der Grund ist, warum er jetzt gegen Fischer kandidiert. Aber es wird halt deutlich. Und da danke ich dem Gary übrigens auch mal, der von Twitter und auch hier im Chat, der mir freundlicherweise hat was zukommen lassen, um uns alle mal ein bisschen zu erhellen, ja, was im aktuellen SAW drin stand. Und da wird deutlich, dass da gewisse Hintermänner natürlich auch am mit herumrühren sind. Ich kann gerne weiterreden. Ich hatte jetzt gedacht, du wolltest was sagen, René, weil du eben schon so ausgeholt hast. Dann erzähle ich einfach weiter. Ja, der typische Marvin-Monolog hier, ich merke das schon. Ja. Nee, es ist halt so, es gab in der letzten Zeit schon immer mal wieder Leute, die auch bei der AG sich negativ über Fischer geäußert haben, gerade wenn man überlegt, und das hat ja auch einen Hintergrund. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Fischer jetzt immer nur die besten Zahlen präsentiert hat, da war jetzt ein unglaublicher, eine Lücke im Etat von, glaube ich, 13 Millionen, ja, die, da muss jetzt die AG auch einspringen, also es wurde finanziell einiges nicht so wirklich gut gehandhabt, aber es gab halt auch schon viele Leute, die sich davor kritisch geäußert haben, und das sind halt Menschen wie ein gewisser Herbert Becker oder auch ein Herbert Becker von der Fraport, gibt es auch noch weitere von der Fraport, die immer wieder sich kritisch geäußert haben und auch einen Konflikt nicht scheuen. Und da gehe ich davon aus, dass sie jetzt ihren Strohmann installiert haben. Der Strohmann heißt Rainer Schäfer, denn er ist ein unbeschriebenes Blatt. Das ist keine Galionsfigur, wo du sagst, okay, das ist jetzt, ach, dass der kandidiert, sondern es hält sich alles so, naja, wir nehmen mal einen Typ davor, wir wollen unseren Namen nicht selbst da reinpressen, aber die Strippen ziehen andere Menschen, ja, und jetzt bei dem SAW hat sich das relativ deutlich herausgestellt, dass da wurden jetzt drei Namen genannt, ein Robin Fritz, ich meine, das ist, ich weiß nicht, ob der Mensch euch was sagt, ich habe da aber gleich mal ein bisschen meine Fühle ausgestreckt und habe mal geguckt, ein Rechtsanwalt aus Frankfurt, lustigerweise hat er jetzt auch gerade bei der Uni Frankfurt in diesem Jahr ein, ich habe da, also mit der Abteilung, mit der Rechtsabteilung, will ich schon sagen, also mit Rechtswissenschaft habe ich da ja nicht mehr viel zu tun, aber der hatte auch eine Vorlesung gegeben, Blog-Seminar, wo er natürlich über seine total großen Erfolge berichtet hat. Ist ein Immobilienrechtler, also ist unglaublich gut vernetzt, hatte auch leichte Verbindungen zur FDP. Ich glaube, die wird er jetzt nicht mehr großartig herausstreichen, weil wir wissen alle, dass die FDP momentan sich nicht wirklich im Aufwind befindet. Wenn man den Namen googelt, kommt man natürlich sowieso gleich auf einen tollen Artikel, die Zeitung Handelsblatt wahrscheinlich für bezahlt, 4 Seiten geht er. Ist unter anderem im Marketing Club Frankfurt auch mit einem Wilhelm Bender zusammen, ja, der ja ebenfalls sich schon äußerst kritisch geäußert hat über Herrn Fischer. Also du merkst, da gibt es gewisse Beziehungen. Was mich nur ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Bröckel wieder mit am Start ist. Das habe ich so gar nicht mitbekommen. Der ist ja im letzten Jahr ja gegangen, Vertrag ist ausgelaufen, ist auch fast ein bisschen gegangen worden. Den hatte ich eigentlich in der Zeit bei der Eintracht gar nicht, also so negativ in Erinnerung. Was mich überaus verwundert hat, war die Tatsache, dass er aber in der letzten Zeit bei Waldhof Mannheim im Aufsichtsrat saß. Und ich mir gedacht, nur von der Eintracht hin zu Waldhof Mannheim, schon ein bisschen ein Unterschied. Das hat er aber auch gar nicht so lange gemacht. Jetzt will er plötzlich wieder bei der Eintracht, sage ich mal, aktiv werden, wenn auch nicht direkt. Aber man merkt schon, im Endeffekt dreht sich alles auch darum, wie es mit der AG läuft. Denn wir wissen ja alle, der Präsident der e.V. hat ein gewaltiges Wörtchen mitzureden, wer dann bei der AG die Nachfolge von Heribert Bruchhagen übernimmt. So ist es, ja. Ja, und das wird natürlich richtungsweisend sein. Und man darf, und eins muss man natürlich dem Fischer auch zugute halten, er ist ein Mann. Ich kenne mich über die finanziellen Gesichtspunkte nicht hundertprozentig aus, bin da kein Fachmann, weiß gar nicht, wie diese unglaublich groß und auch diskutierenswerte Lücke entstanden ist. Aber muss halt sagen, Fischer ist halt einer, nicht nur fürs Volk, sondern natürlich auch für die Fans. Ich denke, da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden. Und es kann durchaus sein, und ich halte es für alles andere als unwahrscheinlich, dass, wenn Fischer wieder erwarten, nicht gewählt werden sollte und dann ein neuer Präsident bei der Eintracht e.V. herrscht, aber trotzdem das Ziel hat, dass es gewisse Umwerfungen gibt. Natürlich stellt sich immer die Frage, wie sieht's aus? Sponsoren reinholen, vielleicht mal größere Firmen zur Eintracht ziehen, Anteile abzugeben, dadurch ein bisschen Geld zu bekommen, vielleicht den einen oder anderen guten Spieler holen, aber gleichzeitig auch gewisse Eingeständnisse zu machen. Ne? Wir warnen immer vor dem Schreckgespenst, wenn wir sehen, wie es in Hoffenheim zugeht, ja, wo du zwar viel Geld, aber keine Fans hast, oder anderswo, wo Fans irgendwie zurückgedrängt werden, auf ihre Sitzplätze verbannt werden, es gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, Stehplätze zu haben. Also das ist ein Trend, vor dem man warnen muss. Da heißt es auf jeden Fall, sich genau umschauen, genau auch die nächsten Tage noch die Medien verfolgen und ganz wichtig, am 25. jeder, der die Möglichkeit hat, Sonntag, 25. Januar ab 12 Uhr im Riederwald auch wählen gehen. Seine Stimme sollte, also die Stimme eines jeden sollte gehört werden. Das ist erstmal kurz mein Teil dazu. Sehr gut, ja. Hätte ich gar nicht mehr viel zu sagen können, Marvin, sehr gut. Ja klar, man feststeht, jeder von uns, der Mitglied im Verein ist, hat natürlich auch die Entscheidung mit an der Hand. Ja. Ist halt das eine, sich über Entscheidungen, die halt falsch getroffen werden, zu beschweren, und eine andere ist halt offensiv hinzugehen und was dagegen zu tun. Ja. Und wenn man selbst halt nicht dran teilnehmen kann, gibt es bestimmt da auch irgendwie Möglichkeiten, Stimmrecht oder irgendwas an andere zu übertragen. Ja, es gibt ja... Du kannst es mit Vollmacht machen, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Es ist nur wichtig, wenn du die Möglichkeit hast und wenn du halt Mitglied bist und dementsprechend ein Stimmrecht hast, heißt es auch wirklich, sich auf dem Laufenden halten, sich über solche Dinge zu informieren, auch wenn es teilweise schwierig ist. Es wird ja auch teilweise, das darf man, muss man auch mal so festhalten, eine Politik der Desinformation betrieben, was diesen Kern um Rainer Schäfer anbelangt, denn es wird ja bewusst nichts ganz Klares gesagt, um mögliche Wähler abzuschrecken. Ja? Das ist typisch politisches Kalkül, das alles im Unklaren hält, und wenn du den einen oder anderen anziehen kannst, du sagst, ach komm hier, das ist aber scheiße gelaufen, mit dem Fischer in den letzten Jahren, gerade was Finanzielle anbelangt, na, den will man mal nicht, aber nicht deine und gleichzeitig deine wirklichen Intentionen, sag ich mal, ummantelst, ja, dann kann es natürlich gefährlich werden. Das heißt, du hast auch als Fan, hast du auch nicht nur ein Recht, sondern auch eine gewisse Pflicht, dich zu informieren, um dann das Wohl und die Geschicke deines eigenen Vereins auch irgendwo zu lenken. Ja. Ja? Demokratie ist nicht immer nur, ja, schön, ich nehme es mal an, sondern auch in gewisser Weise eine Pflicht. Und so ist es auch selbst bei einem Fußballverein. Das ist das Geringste, was man tun kann. Wenn man nicht selber hin kann, dann bestimmt man jemanden, gibt ihm eine Vollmacht und dann wählt er vertrauensvoll für dich. Genau. Interessant fand ich in diesem Artikel, den du da hattest, auch so diesen Hinweis, dass halt eben sowohl Fischer als auch Schäfer ja jetzt erstmal Verwaltungsrat und Wahlausschuss ihr Konzept für die nächsten Jahre halt erstmal auch stichhaltig vorlegen müssen und die ja dann auch quasi abstimmen müssen, wer denn da überhaupt als Kandidat in Frage kommt, ob es denn überhaupt beide Kandidaten gibt oder nicht. Also nur weil jetzt beide sich jetzt da irgendwie vor der Kamera stellen oder dem Menschen der Bildzeitung da irgendwas ins Mikrofon sprechen, heißt das ja noch nicht, dass beide in dem Moment da auch zur Wahl stehen. Ja. Nee, stimmt schon. Das ist ein längerer Prozess, deswegen lohnt sich das, sich da nochmal dahingehend genauer zu informieren. Damit es dann, ja, damit es ja überhaupt zu einem wirklichen Zweikampf kommt, muss ja auch schon ein bisschen was passieren, ist klar, aber das wird jetzt auch gerade wieder gut angesprochen. Fakt ist, dass halt diese ganze Riege um den mysteriösen, will ich schon fast sagen, Herrn Schäfer, dass die alle relativ offensiv agieren, aber nur oder vornehmlich mit der Bild-Zeitung. Und jeder weiß, dass ich nicht wirklich der größte Freund dieser vier Buchstaben bin. Und das sagt dann schon relativ viel aus, mit welchen Menschen sie da agieren. Aber das ist ja wieder darauf zurückzuführen, was ich eben schon gemeint habe. Handelsblatt und die Bild, ich glaube, die sind sogar auch das gleiche Verlagshaus. Da ist es nicht so ganz großartig verwunderlich, dass bei diesem Robin Fritz, der trotz der Tatsache, dass er immer gelobhudelt wird, was man so vornehmlich liest, dass es da auch einiges Negatives gibt. Und dass dann, wenn schon ein fünfseitiges, ja, wie soll ich sagen, eine fünfseitige Lobpreisung über den Herrn Fritz vonstatten geht, dann ist es nicht so ganz so verwunderlich, dass die Bild-Zeitung dann, also ein ähnliches Medium, dann auch für andere Dinge genutzt wird. Das stimmt. Prinzipiell muss ich trotzdem sagen, ich finde es ja gut, dass es einen zweiten Kandidaten geben soll, denn so hat natürlich auch ein Peter Fischer die Chance zu zeigen, auch den besagten Leuten zu zeigen, so hier, jetzt seht ihr, obwohl ihr euch versucht habt, hier jemanden aufzustellen, im Hintergrund gehalten habt, die Leute haben sich genug informiert und ich habe gewonnen. Auf die Weise ist doch schöner, als wenn er jetzt hier im Endeffekt ohne Gegenkandidat nur zur Wahl steht. Ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt, glaube ich, im Sinne des Peter Fischer, sondern ich glaube, er würde auch so einen Sieg sehr genießen, sehr propagandieren dann auch. Also ich glaube, da können wir uns auf was freuen. Wenn dann Peter Fischer gewinnen sollte, denke ich, haben wir viel Spaß dran. Na gut, die Frage ist ja nicht nur, also klar soll es gerne einen zweiten und von mir aus auch gerne einen dritten möglichen Kandidaten geben, aber immer dann, wenn es zum Wohle des Vereins und zum Wohle des Konstrukt Eintracht Frankfurt dient und nicht um jetzt für sich das möglichst politische und erfolgreiche aus dem Thema irgendwie herauszuholen. So, und da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Denn was ist denn das, was mich als Fan immer ein bisschen stört? Das ist genau das, dass es in guten Momenten viele Leute gibt, die an dem Kochtopf mit herumrühren wollen. Und in schlechten Momenten, dann sind diese Personen ganz oft wieder weg. Seien wir doch mal ehrlich, von diesen ganzen lustigen Gestalten, ja, die ich jetzt hier genannt habe, mit Ausnahme Bröckel, der auch schon zu Zweitliga-Zeiten da war. Ja, aber wer hat sich denn wirklich engagiert und wer war wirklich einer der Menschen, die auch in schwierigen Zeiten zur Eintracht stand? Das ist halt auch ein Peter Fischer gewesen. Ja, und der Herr Robin Fritz mit seinen ganzen Unmengen an Geld, mit seinen Unmengen an Kontakten, ja, hat eher für Unmut gesorgt, als er mal, das ist ein Mensch, der kam ursprünglich mal durch Octagon zur Eintracht, ja, und jeder, wenn du schon weißt, wenn du schon Namen im Octagon hörst, weißt du, okay, da habe ich bestimmt gar keinen Bock drauf, ist dann auch irgendwann dementsprechend wieder gegangen, aber das sind, ehrlich gesagt, ich will jetzt keine Verleumdungsklage mehr einholen, aber das sind halt auch ehrlich gesagt ziemliche Erfolgsmeier. Ja, ich meine, du kannst dann, das ist ja alles im Internet frei abrufbar, und dann kannst du schauen, in welchen tausenden Vereinen sie sind, nur damit sie halt weiter am großen Rad rühren und versuchen, Macht zu bekommen und dementsprechend diese aber auch für ihre eigenen persönlichen Vorteile zu nutzen. Ja, da geht es nicht immer primär um das Wohl des Vereins, und ich denke, das Wohl des Vereins ist einer der vornehmlichsten Dinge, die dem Peter Fischer am Herzen liegen. Das abgesehen davon, ich, ja, dass es manchmal an persönlicher Qualität mangelt. Das heißt, dass sein Umfeld durchaus professioneller strukturiert werden könnte. Aber das kann man auch in Einigkeit machen und nicht, indem man sagt, wir wollen jetzt gleich sogar einen neuen Präsidenten. Nein, ich meine, das sind ja zwei Dinge, die man ja immer so versucht oder die ja immer Gefahr stehen, da so ein bisschen zu vermischen. Das eine ist der Typ und Mensch Peter Fischer an sich. Ja, den kann man mögen, aber kann man auch nicht mögen. Das ist er sicherlich von seinem Charakter her ein Mensch, der da sehr stark polarisiert. Aber wenn es jetzt darum geht, wie er zum Verein steht und was er für den Verein und für das Konstrukt Eintracht Frankfurt tut, da gibt es eigentlich wenig, was du irgendwie dagegen sagen kannst. Ja, so sieht's aus. Ja, wie gesagt, es wird auf jeden Fall eine interessante Zeit jetzt, denn es ist unbestritten, dass bei der Eintracht auch nicht nur im Spielerkader, sondern auch wenn Bruchhagen geht 2016, es gibt viele Veränderungen und wir sollten bestrebt sein, das in die richtigen Bahnen zu lenken, dass es nicht nur finanziell erfolgreich, sondern auch sportlich erfolgreich und gleichzeitig noch die Bahn oder das Tuch mit den Fans nicht zerschnitten wird. Fanfreundlich muss sein, auf jeden Fall, ja. Am Ende des Tages sind das diejenigen, die halt eben auch das Geld in den Verein bringen. Oder zumindest zu einem gewissen Teil mit. Ja. Natürlich. Ja. Mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Natürlich immer mittlerweile immer weniger. Aber das eine bedingt ja auch das andere. Ich meine, wenn wir jetzt irgendwann in den nächsten Jahren wirklich das Ranking kommen sollte von Sky, dass die Leute, die für eine mehr Geld bekommen, wo es auch mehr Zuschauer gibt, ja, dann sieht es halt für Hoffenheim gegen Wolfsburg immer noch ganz schön mau aus. Und dann sieht es für die Eintracht immer noch ganz gut aus. Und ganz ehrlich, es verkauft sich kein Spiel gut der Eintracht, das vor 5000 Fans stattfindet. Also wenn man wirklich einen komplett konträren Zug geht und sagt, scheiß auf Fans, wir machen das jetzt so, wie wir das wollen und im Zweifel haben wir dann nur noch Schnittchenesser und so weiter und so fort am Start, dann wird sich dieses Konstrukt der Eintracht auch schlechter verkaufen. Denn es gehört auch immer mit dazu, dass die Fans irgendwo der Eintracht eigentlich auch eine Marke sind. Ja, finde ich schon. Aber gut. Doch, würde ich so stehen lassen, auf jeden Fall. Genau, ja. Ich würde sagen, wir versuchen das Thema so ein bisschen aktuell zu halten. Also sobald wir da irgendwie was haben oder irgendwas Diskussionswürdiges finden, werden wir sicherlich auch in unsere Themen in den einzelnen Folgen mit aufnehmen, weil wir natürlich auch A, persönlich dran interessiert sind zu wissen, was da passiert, aber natürlich auch ein Interesse daran haben, dass jeder da draußen möglichst viele Informationen hat, um für sich eine saubere Entscheidung für das Thema treffen zu können. Mhm. Ja. Gut, wir behalten es im Auge. Genau. Saubere Entscheidung müssen wir auch noch treffen bei dem Thema Werder Bremen, nämlich Tipprunde. Herr Marvin. Ja, wir haben ja heute kaum noch was gesagt bis jetzt. Ja, ich entschuldige mich auch für den Monolog. Ja, schwierig. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen Bedenken, ne? Aber andererseits, ach komm, dreckiges 1-0. Da schließe ich mich an, Marvin. 1-0, ja, passt. 3-1. Oh, gut. Ich bin davon überzeugt, dass da viel geht. Hoch emotional das Ganze. Und da werden nochmal ordentlich Tore und Punkte gesammelt. Hoch emotional vermutlich ja auch, weil es vorher etwas gibt, nämlich diese Waldtribüne. Wir erwähnten es vielleicht schon. Das ein oder andere Mal. Ja. Es klang so mal, so im Dunkeln klang es mal durch, ne? Aber genau. Man weiß ja nicht genau. Was ist denn das, Marvin, diese Aber Waldtribüne? Wann war das nochmal, Marvin? Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall am Sonntag. Das ist schon mal korrekt. Wo? Ja, Waldtribüne. René, das kannst du doch so gut erzählen. Ich kann das so gut erzählen. Ich habe doch so viel schon erzählt. Aber bin ich noch so schüchtern? Ja? Natürlich, das werden wir am Sonntag sehen, wie schüchtern du sein wirst, wenn wir nämlich mit versammelter Truppe auf der Waldtribüne vor dem Stadion stehen werden. Jetzt natürlich ein Thema eingeleitet und absolut nicht vorbereitet gewesen. Wieso? Das habe ich geplant. Das Ganze findet immer, ja, genau. Ja. Ich habe es verkackt. Also das Spiel beginnt ja 17:30 und... Genau, 15:30 geht es dann, glaube ich, schon los. Ne? Genau, also irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde vorher oder irgendwie sowas. Nee, warte mal, wann? Weißt du was? Du guckst jetzt nochmal nach, ich erzähle erst nochmal eine andere Geschichte. Machen wir das so? Genau, das ist gut. Alles klar. Und zwar erzähle ich nochmal ganz kurz eine Geschichte. Ich weiß ja nicht, ich fange jetzt nicht mit irgendwelchen perversen Geschichten an. Aber wobei, wir haben schon 22 Uhr. Nein, Spaß. Also, Sache ist die, schaut euch doch mal, wenn es geht, die wunderbare Interaktion mit Fee und dem Herr Bruchhagen bei Sky an. Das ist ja unglaublich lustig gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es geschaut habt. Dennis, hast du es dir angeguckt? Sky 90? Ich hab's leider nicht gesehen, nein. Es war ein absoluter Kracher, ja. Also ich meine, selbst die größten militanten Armin-Fee-Gegner, ja, Sunny, extra für dich, fühlten sich dazu bemüßigt, ein wenig zu schmunzeln, denn ich glaube, zwischen Fee und Bruchhagen ist eine innige Männerfreundschaft entstanden in den letzten Jahren bei der Eintracht. Ich fand es auch toll, weil Fee hat ja zu seinem Abgang gesagt, dass ihm das Glück gefehlt hat. Und dann fand ich es auch krass, dass Bruchhagen gesagt hat, also hätte ich ihm ausgetrieben, ja, hier mit Glück kann er. Also echt drauf, und wenn er ein Trainer, dann muss er den auch mal schützen, dann wird er bis Dienstag im Hasenkasten, in dem Haferkasten eingeschlossen, ein Restaurant in der Nähe von Frankfurt. Also das sind so Dinge. Du merkst schon, bei den beiden funktioniert es einfach gut. Es gibt ja das Gerücht mit Armin Fee, dass er die Nachfolge von Herbert Bruchhagen übernehmen könnte 2016. Ich gehe nicht davon aus, dass das der richtige Posten für ihn wäre. Interessant ist es allemal. Trotzdem, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Schauen wir mal, wie es da weitergeht, ja. Ja. René, hast du dich schlau gemacht? Ich habe versucht, mich schlau zu machen. Also es gibt noch kein komplettes Programm für die Waldtribüne jetzt am Sonntag. Die fangen mit ihrem Thema normalerweise immer so 45 Minuten nach Stadionöffnung an und enden mindestens 30 Minuten vorm Spiel. Also irgendwie so bis 17 Uhr ist das Thema dann auch quasi rum. Das offizielle Programm, also wer quasi außer uns dort noch vertreten sein wird, soll es bis voraussichtlich Ende der Woche geben. Wenn ich da irgendwas bekomme, würde ich dann nochmal über die üblichen Kanäle verteilen. Aber fest steht auf jeden Fall, dass wir da sein werden und uns ein bisschen zu dem Spiel gegen Bremen äußern werden. Und ich glaube, man ist auch noch an dem einen oder anderen mit dran beteiligt und es wird auf jeden Fall eine dufte Nummer werden. Ich bin auf jeden Fall schon relativ früh da. Ich denke, ich werde schon mal gegen 15:30 Uhr vorbeitigern. 16:15 Uhr geht's ja dann los. Danke dir nochmal. Ja. Und dann schauen wir einfach mal. Es wird ein ganz netter Talk mit lauter Prominenten und uns. Ich bin mal gespannt. Alles nur Spaß, habe ich alles nur erfunden. Keine Ahnung, wer kommt. Aber Hauptsache, wir sind da und der Apfelwein ist da, der warme und vielleicht gibt es noch ein bisschen Glühwein. Und dann wird es auf jeden Fall eine feine Angelegenheit. Genau. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir reichlich Zuhörer vor und auch hinter und rund um die Waldtribüne dort treffen können, uns unterhalten können und ja, das generell dann einen schönen Sonntag dort genießen dürfen. Genau. Klingt prima. Gut, genau. Sack zu. Genau, wir machen den Sack für diese Woche zu. Ich möchte mich, da es Monatswechsel ist, noch mal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns über unsere Patreon-Kampagne auch in diesem Monat wieder unterstützt haben. Ich habe den Plan, vor Weihnachten noch so eine kleine Sonderfolge rauszuhauen, wo ich nochmal versuche, so ein bisschen aufzuarbeiten, warum wir das tun und was wir damit tun und da generell so ein bisschen Transparenz reinzubringen. Das steht zumindest noch auf meiner Arbeitsliste, die leider meistens länger wird anstatt kürzer. Aber zumindest Update, schon mal. Update für die App. Ja, genau, das steht auch noch auf dieser Liste und die neue Podcast-Seite und ne? Ja, du brauchst gar nicht so leise da ins Mikro zu husten. Die Liste ist lang. Die Liste ist lang und will abgearbeitet werden, aber das ist halt so, ne? Wir labern und der René muss die ganze Arbeit machen. So endlich sagt's mal einer. Deswegen hab Verständnis, ja, er ist der Mann an der Technik, aber die Sache läuft. Genau, wir haben ja noch eine Frau an der Technik, die will sich ja auch noch um so ein bisschen mehr Serverkram kümmern. Alex, falls du das hörst, du hast da auch noch ein bisschen Arbeit vor dir, ne? Genau. Genau, so, aber, und jetzt ran an den Lebkuchen. Genau, danke an alle, die uns unterstützt haben. Danke an alle, die auch heute wieder live zugehört haben und diesen Chat hier so wunderbar bevölkert haben. Wir machen den Sack zu. Wir sehen uns am Wochenende auf der Waldtribüne und wir hören uns in der nächsten Woche wieder in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. So, und jetzt habe ich die ganze Zeit mit der Reißzwecke gespielt und jetzt ist er irgendwo auf dem Boden, auf diesen flauschigen Plüschboden und ich weiß nicht, wo sie hin ist. Die Chance ist groß, dass ich jetzt gleich drauftreten werde. Super. Dann lieber Schuhe anziehen, Marvin. Ja. Was, wo willst du drauftreten? Ach, auf eine Reißzwecke. Scheiß Reißzwecke ist mir jetzt mitten in den Plüschboden. Ach du Scheiße. Naja, schau. Naja, gut, die gehen zumindest nicht durch den Fuß durch. Nee, aber wenn ihr dann irgendwie nachher mal ein Check-in irgendwie im Krankenhaus seht, wisst ihr Bescheid. Das ist sehr gut. Du, genau, mach keinen Scheiß, wir brauchen dich am Sonntag. Ja? Ja, du weißt schon, dass du quasi so unser Vorzeigemaskottchen da bist am Sonntag. Vorzeigemaskottchen. Ja? Die Fans kommen, wenn dann überhaupt, nur wegen dir. Ja, die Alex ist aber immer noch Single. So schön, ja. Also glaube ich zumindest. Ich habe jetzt in der letzten Zeit nichts mehr gehört. Weiß, meinst du, wir sollten sie da nochmal versuchen, irgendwie an den Mann oder die Frau zu bringen? Ja, der Armin Fee ist ja auch wieder frei. Nein, Spaß. Der könnte ja auch wieder nach Frankfurt zurückkommen. Also da, ja. So. Mal schauen, was da passiert. Gut, Jungs, ich denke, wir haben's. Jawohl. Ich denke auch. Schönen Abend noch. Plan für Sonntag, Marvin, du sagst, du bist 15:30 da. Lass uns alle mal früh treffen halt, ne? Ja. Marvin, wann 14:30, soll ich dann mit dem Zug 14:30 kommen, dann Viertel nach am Hauptbahnhof? Ja, genau. Wir beide fahren dann schon mal hin und wir treffen dann René und Alex dann am besten irgendwo da. Machen wir das so. Genau. Okay. Lass uns tippen uns irgendwie zusammen. Ich gucke auch, dass ich irgendwie halbwegs früh so 15:30, 16 Uhr irgendwie um den Dreh auf jeden Fall da bin. Ja, super, perfekt. Alles klar. Super, bis dann. Gut, alles klar, haut schönen rein. Abend noch. Macht's ciao. Gut, ciao, ciao. Tschüss. Aha. So, aha. So, sorry, hat einen Moment gedauert mit Kind ins Bett bringen. Ja, ja, ja. So, aber jetzt. So, okay. Alex ist bei Mutti. Offensichtlich noch bei Mutti, genau. Genau, ja. Keine Ahnung, was da ist, aber das hat ja schon immer seine Gründe, schätze ich mal. Ja, also hat er ja schon angedeutet, dass das eventuell nicht, genau, nicht hinhaut. Von daher ist das ja jetzt dann auch nicht so tragisch, denke ich. So sieht's aus, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, Thema, was auf jeden Fall behandelt wird, das vergangene Spiel gegen die Borussia aus Dortmund. Jawohl. Natürlich werden wir dann nochmal Bremen anschneiden, ganz klar. Und ich würde aber auch nochmal, ich habe euch ja die Mail geschickt, ich weiß nicht, ob ihr sie habe bekommen. Ich gelesen. Ja, genau. Ne? Mit diesem Ausdruck, aus was für einer Zeitschrift ist denn das? Das ist diese Schwarz auf Weiß. Das habe ich noch gar nicht gesehen, Marvin. Hat sie mir das per E-Mail geschickt? Ja, genau, per E-Mail geschickt. Okay, nee, habe ich noch gar nicht gesehen. Nee. Und das ist, da geht es halt um, ja, das ist ein Fanblatt. Kennst du ja, Dennis? Ja, ich kenne es, ja. Und das ist halt, wie gesagt, so ein Fanblatt, was natürlich auch relativ meinungsbehaftet ist, aber da wurde halt mal ein genauer Blick auf den Kandidaten geworfen. Peter Fischer, wir können da mal ein bisschen drüber sprechen. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Perfekt. Perfekt. Mhm. Kann ich leider jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich habe es gar nicht mitbekommen, dass du mir das per E-Mail geschickt hattest. Ja, kannst ja nochmal nachgucken, ob du es noch findest oder so, ja. Genau. Mhm. Ja, ich hatte es mir mal durchgelesen, war schon durchaus recht interessant, was da, was da so drin stand. Vor allen Dingen jetzt nicht nur Fischer, sondern hier über den anderen. Genau, ja. Den Schäfer. Ja, das ist halt auch interessant. Gerade insbesondere auch, weil man über die andere Person ja noch nicht so wirklich viel gehört hat. Also ein Rainer Schäfer ist ja trotzdem immer noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ja? Also wenn du da mal in den aktuellen Artikeln guckst. Ne? Ja gut, das ist halt zumindest lange her, seitdem man da mit ihm mal irgendwie was zu tun hatte. Und da war er jetzt ja auch nicht so der das positivste Erscheinungsbild darf. Davon trägt. Mhm. Ja, aber sollten wir dann gleich mal drüber reden. Ich schmeiß mal den Stream an. Dann können wir nicht mal gerade gucken, ob der noch funktioniert. Die Woche ja auf jeden Fall mit mehr Internet als letzte Woche. Das auf jeden Fall, ja. Aber super, dass es überhaupt geklappt hatte. Ja, letzte Woche, ja, lief ja dann echt doch ganz gut eigentlich, ne? Kann man nichts sagen. Ja. Ja, gut. Da sieht man aber, dass das Datenvolumen oder die Verbindung nicht so stabil hat, darf anscheinend die Verbindung dann nicht aufmachen. Weil als du ja, Marvin, das dann übernommen hattest, anscheinend scheint das wirklich dann nochmal ordentlich Ressourcen zu kosten, warum auch immer. Ich dachte, eigentlich läuft das immer alles dann über die Skype-Server. Aber schon crazy eigentlich, ja. Aber Hauptsache hat geklappt, sag ich mal. Genau. Ja. Das war ja dann nachher dann doch das Wichtigste, dass wir das irgendwie auf die Kette bekommen haben. Mhm. Wie geht es mit diesem Livestream? Der Herr Livestream, das klingt jetzt erstmal nach einem sehr erfolgreichen Schweden, scheint zu funktionieren. Mhm. Alles klar. Sehr gut, ja, lass funktioniert. Perfekt. Den Link gerade noch in den Twitter werfen. Diese Woche kann ich ja ungestört irgendwelche Internetseiten nebenher aufmachen, ohne dass ich Angst haben muss, dass irgendwie das komplette Ding zusammenschmilzt. Und da sind wir gerade beim Punkt angekommen. Bei mir funktioniert heute das Internet so schlecht, dass ich jetzt aufhöre, versuchen, die E-Mail zu lesen. Denn hier habe ich als nur Ruckel, Ruckel, Ruckel, was ihr redet. Dementsprechend lasse ich jetzt mal einfach jeden Browser aus und ihr unterhaltet euch dann einfach ein bisschen genauer drüber. Genau, ja. Können wir machen. Also wie gesagt, ich habe das Ding gelesen. Das sollte soweit dann eigentlich kein großes Thema sein. Jut. War auch ein relativ langer Artikel, also ich weiß nicht, ob du den jetzt auch schaffen würdest, dir den jetzt komplett durchzulesen. Wird es in Zeit eh nicht. Gut. Ja. Okay. Gut.